Gottessohn, nun hast du mir den Himmel aufgemacht und durch dein Niedrigsein das Licht der Seligkeit zu Wege gebracht. Weil du nun ganz allein des Vaters Burg und Thron aus Liebe gegen uns verlassen, so wollen wir dich auch dafür in unser